Moin Moin, meine lieben Fruchtfliegenbestäuber und alle anderen Zuhörer. Hier ist Oldenburg, deine Stadt. Eigentlich hatten wir uns entschieden, diesen Podcast hier nicht weiterzuführen. Aber da wir jetzt mittlerweile, außer bei Spotify, jetzt auch auf den Plattformen in USA verfügbar sind, aus welchem Grund auch immer, haben wir uns entschieden, diesen Podcast hier weiterzuführen. Wir wünschen euch allen einen recht schönen 1. Mai und hoffen, ihr seid gut hineingekommen, trotz der Ausgangssperre. Und ja, man dürfte ja nicht feiern gehen. Das Wetter heute in Oldenburg war relativ wechselhaft, von Sonne bis Regen, Platzregen etc. pp. Und wie gesagt, wir wollten diesen Podcast eigentlich nicht weitermachen, aber wir haben heute erfahren, wir sind jetzt auch in USA auf der Plattform, keine Ahnung, schlag mich tot, habe ich vergessen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt auch in den USA gehört. Ja, warum auch immer, habe ich ja gerade schon gesagt. So, morgen ist Samstag, Donnerstag war ja wieder in den Geschäften die Hölle los, weil, wie gesagt, heute Feiertag, Weltuntergangsstimmung und es gibt nichts mehr zu essen. Da muss man ja donnerstags dann das kaufen, was noch da ist, auch Klopapier. Und montags oder ab Montag haben die Friseure wieder auf. Und dann müssen wir mal gucken. Fenster auf, ja. Dann muss man mal gucken, wie schnell man dann einen Termin bekommt. Ja, gibt es noch was Neues? Ja, mal gucken, wann die Schulen, Kindergarten, Kitas wieder aufmachen. Und ja, im Moment ist es ja auch ziemlich schwierig, an irgendwelche Schutzmasken ranzukommen. Und außer man häkelt sich irgendwelche selber. Aber die helfen gleich null. Sehen halt lustig aus, aber helfen tun sie halt überhaupt nicht. Und ja, ist halt nur, dass wenn man die Leute anniest, ja, eigentlich schlosspiep egal, wie gesagt, die helfen überhaupt nicht, sehen halt nur lustig aus. So, da, wie gesagt, jetzt unser Podcast auch im Ausland gehört wird, müssen wir uns die nächsten Tage mal was überlegen, wie wir unsere ausländischen Freunde begrüßen in England oder vielmehr in den USA. Und thank you for listening, thank you for watching, you welcome. Und müssen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Euch allen noch einen angenehmen Abend mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Ehefrauen, die ihr nicht liebt, Ehemänner, die ihr nicht liebt, und Geliebte, die ihr nicht liebt, Liebhaber, die ihr nicht liebt. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen müssen wir mal gucken, dass wir den Podcast mal ein bisschen aufwerten. Okay, thank you for listening. Have a nice day. Wir sind raus. Oldenburg, eure Stadt. Und nicht vergessen, wir sind zu hören auf Spotify und den Server auf den USA, den ich im Moment vergessen habe. Und auf diesem hier, ne? Okay, ciao.